Verkehrsunfälle. Verkehrsunfall ist ein so abstrakter Oberbegriff, dass es unmöglich ist, ihn zu deuten. Man muss speziell wissen, was sich bei einem bestimmten Unfall abspielt, um sagen zu können, welche Aussage darin verpackt ist. So schwer oder unmöglich eine allgemeine Deutung ist, so leicht ist sie meistens im konkreten Fall. Man muss nur genau hinhören, wenn jemand den Hergang schildert. Die Doppeldeutigkeit unserer Sprache verrät alles. Leider stellt man jedoch immer wieder fest, dass vielen Menschen das Ohr für diese Sprachzusammenhänge fehlt. So fordern wir häufig Patienten auf, einen bestimmten Satz aus einer Schilderung so lange zu wiederholen, bis ihm etwas klar wird. Bei solcher Gelegenheit kann man das Staunen darüber lernen, wie unbewusst der Mensch mit seiner Sprache umgeht oder wie gut offensichtlich seine Filter sind, wenn es um die eigenen Probleme geht. So kann man im Leben wie auch im Straßenverkehr beispielsweise vom Weg abkommen, ins Schleudern geraten, den Halt verlieren, die Kontrolle oder die Herrschaft verlieren, aus der Bahn geworfen werden, jemanden anfahren und so weiter. Was gibt es da noch viel zu deuten? Es genügt, hinzuhören. Da beschleunigt jemand so stark, dass er nicht mehr bremsen kann und seinem Vordermann nicht nur zu nahe kommt, sondern sogar auffährt und dadurch einen sehr intimen Kontakt herstellt, den manche Menschen auch Bumsen nennen. Dieser heftige Anstoß wird deshalb auch als anstößig empfunden. Vielfach fahren sich die Fahrer nicht nur mit ihren Autos an, sondern auch mit Worten. Oft bringt die Frage, was war Schuld an dem Unfall, bereits die zentralen Antworten. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, zeigt, dass ein Mensch in seinem Leben eine Entwicklung, zum Beispiel im Beruf, derart beschleunigt, dass die Entwicklung sich bald selbst gefährdet. Er sollte es als Aufforderung verstehen, alle Beschleunigungen in seinem Leben zu überprüfen und rechtzeitig das Tempo zu drosseln. Die Antwort "Ich habe ihn einfach nicht gesehen" zeigt deutlich, dass dieser Mensch auch in seinem Leben etwas recht Wichtiges übersieht. Endet der Versuch, jemanden zu überholen in einem Unfall, so sollte man schleunigst alle Überholmanöver in seinem Leben überprüfen. Wer am Steuer einschläft, sollte schnellstens auch in seinem Leben aufwachen, bevor er noch unsanfter geweckt wird. Ist jemand nachts liegen geblieben, dann sollte er einmal genau hinsehen, welche Dinge im Nachtbereich der Seele ihn aufhalten könnten. Der eine schneidet jemanden, der andere durchbricht Abgrenzung und Leitplanken, ein anderer muss seinen Karren aus dem Dreck ziehen. Man sieht plötzlich nicht mehr klar, man übersieht Stoppschilder, verwechselt die Richtung, prallt auf Widerstände. Verkehrsunfälle führen fast immer zu einem sehr intensiven Kontakt mit anderen Menschen. Meistens kommt man sich sogar zu nahe, doch die Annäherung ist immer zu aggressiv. Wir wollen noch einen konkreten Verkehrsunfall gemeinsam betrachten und deuten, um an einem solchen Beispiel die Art der Betrachtung besser nachvollziehen zu können. Der Unfall ist nicht erfunden und entspricht gleichzeitig einem sehr häufigen Typ von Verkehrsunfällen. Auf einer Rechts-vor-Links-Kreuzung stoßen zwei Personenwagen mit so großer Wucht zusammen, dass der eine Wagen bis auf den Gehsteig geworfen wird und dort mit allen vier Rädern nach oben liegen bleibt. Mehrere Personen sind im Wagen eingeschlossen und schreien um Hilfe. Laute Radiomusik dröhnt aus dem Auto. Passanten befreien allmählich die Eingeschlossenen aus ihrem Blechgefängnis. Sie sind mittelschwer verletzt und kommen ins Krankenhaus. Dieser Ablauf lässt folgende Deutung zu. Alle an diesem Unfall Beteiligten befanden sich in einer Situation, in der sie die eingeschlagene Richtung ihres Lebensweges geradlinig fortsetzen wollten. Dies entspricht dem Wunsch und dem Versuch, auf ihrer jeweiligen Straße geradeaus weiterzufahren. Nicht nur auf der Straße, sondern auch im Leben gibt es jedoch Kreuzungen. Die gerade Straße ist die Norm im Leben, ist das, dem man aus der Gewohnheit heraus folgt. Die Tatsache, dass die geradlinige Fahrt aller Beteiligten durch den Unfall jäh unterbrochen wurde, zeigt, dass alle die Notwendigkeit einer Veränderung ihres Weges übersehen haben. Jede Richtung und jede Norm im Leben überlebt sich irgendwann einmal selbst und schafft die Notwendigkeit einer Veränderung. Alles, was richtig ist, wird durch die Zeit einmal falsch. Die Menschen verteidigen ihre Normen meistens mit dem Hinweis auf die Bewährung in der Vergangenheit. Das ist kein Argument. Für ein Baby ist es die Norm, in die Windel zu machen. Und so ist es richtig. Fünfjährige Bettnässer sollten jedoch diese Rechtfertigung ihres Symptoms nicht heranziehen. Es gehört zu den Schwierigkeiten des menschlichen Lebens, die Notwendigkeit einer Veränderung rechtzeitig wahrzunehmen. Die Beteiligten am Verkehrsunfall haben dies mit Sicherheit nicht erkannt. Sie versuchten, den bisherigen, bewährten Weg geradlinig fortzusetzen und verdrängten die Aufforderung, die Norm zu verlassen, ihren Kurs zu ändern, aus der Situation zu springen. Dieser Impuls ist aber unbewusst da. Unbewusst passt der Weg, den man geht, nicht mehr. Doch es fehlt der Mut, ihn bewusst in Frage zu stellen und ihn zu verlassen. Veränderungen lösen Angst aus. Man möchte eigentlich, aber man traut sich nicht. Das mag eine Partnerschaft sein, die sich überlebt hat, oder ein Beruf, beim Dritten eine Weltanschauung. Gemeinsam ist, dass sie ihren Wunsch, sich durch einen Sprung aus der Gewohnheit zu befreien, verdrängen. Dieser nicht gelebte Wunsch sucht über den unbewussten Ereigniswunsch eine Verwirklichung, die vom Bewusstsein immer als von außen kommend erlebt wird. Man wird aus der Bahn geworfen, in unserem Beispiel durch die Vermittlung eines Autounfalls. Wer ehrlich zu sich selbst ist, kann nach einem Ereignis feststellen, dass er in seinem tiefsten Inneren schon länger nicht mehr mit seiner Bahn zufrieden war und sie eigentlich gerne verlassen wollte. Doch der Mut dazu fehlte ihm. Einem Menschen geschieht immer nur das, was er eigentlich will. Unbewusste Einlösungen sind zwar erfolgreich, besitzen aber den Nachteil, dass sie das Problem letztlich nicht ganz lösen. Das liegt ganz einfach daran, dass ein Problem sich letztlich nur durch einen Bewusstseinsschritt lösen kann, die unbewusste Einlösung aber immer nur eine materielle Verwirklichung darstellt. Die Verwirklichung kann einen Impuls geben, kann informieren, aber das Problem nicht gänzlich lösen. So führt in unserem Beispiel der Autounfall zwar zu einer Befreiung aus der gewohnten Bahn, aber gleichzeitig in eine neue, noch größere Unfreiheit, nämlich das Eingeschlossensein im Auto. Diese neue, ungeahnte Situation ist sowohl Ausdruck der Unbewusstheit des Vorganges, kann aber gleichzeitig auch als Warnung verstanden werden, dass ein Verlassen der bisherigen Bahn nicht in die ersehnte Freiheit, sondern in eine neue Unfreiheit führt. Die Hilfeschreie der Verletzten und Eingeschlossenen wurden fast übertönt durch laute Radiomusik aus dem Inneren des Autos. Wer gewohnt ist, alle Abläufe und Manifestationen als sichtbare Gleichnisse zu erleben, sieht auch in diesem Detail einen Ausdruck für den Versuch, sich durch Äußerlichkeiten von seinem Konflikt abzulenken. Radiomusik übertönt die innere Stimme, die um Hilfe ruft und vom Bewusstsein so gern in ihrer Not erhört werden will. Aber das Oberbewusste lenkt sich ab, will nicht lauschen, und so bleibt dieser Konflikt und der Freiheitswunsch der Seele im Unbewussten eingeschlossen. Er kann sich nicht selbst befreien, sondern muss warten, bis die Ereignisse von außen ihn herausholen. Der Unfall ist hier das äußere Ereignis, das den unbewussten Problemen einen Kanal öffnete, sich zu artikulieren. Die Hilferufe der Seele kamen bis in den hörbaren Bereich. Der Mensch wird ehrlich.